Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod. Once Upon a Time in Hollywood. Klingt bekannt irgendwie, der Titel an sich. Und natürlich spielt Tarantino immer mit allem, mit den Titeln und auch mit den Inhalten seines Drehbuchs. Und der Titel passt tatsächlich ganz gut zu bestimmten Dingen, die passieren in diesem Film, der eben genauso heißt, der neue Quentin Tarantino-Film. Und wie immer, wenn Tarantino einen Film rausbringt, ist die halbe Welt in Aufruhr. Viele Leute, weil sie ihn wirklich mögen und schätzen, andere, weil sie sagen, ich gucke seine Filme gerne, weil die Musik so schön ist. Und es ist immer sehr schwer, mit solchen Menschen über sowas zu reden, weil natürlich Tarantino permanent Referenzen hat und Tribut zollt und oftmals viele Menschen, glaube ich, gar nicht die Hälfte nicht verstehen, worum es eigentlich geht. Und gerade in diesem Film, denke ich, wird das der Fall sein, denn ich glaube, es ist tatsächlich Tarantinos Lieblingsfilm, vielleicht sogar selbst von sich, könnte man mutmaßen, weil er tatsächlich all das, was er so schön findet, am Filmgeschäft, eben Italo-Western und auch Fernsehformate und das ganze Mysterium Hollywood in einem Film zusammenstügt und einen, ja, dann auch zum Ende einen beinharten Thriller entstehen lässt, der wieder mit einer, wie ich es bereits einmal sagte in der Ankündigung, eine fiktive Zeitlinie aufmacht. Wir spoilern hier mal nicht, obwohl es gerade bei dem Film sehr lobenswert wäre, auch über dieses Ende zu sprechen, aber schon allein, weil Tobi jetzt neben uns sitzt, der noch nicht gesehen hat, ersparen wir uns das mal. Und auch die Presse musste damals unterschreiben nach einer flehenden Videobotschaft von Tarantino, um dieses Erlebnis der Erstsichtung niemanden zu nehmen. Bitte nicht hinten raus zu spoilern, wollen wir heute auch mal nicht tun. Der Film ist lang genug, um auch über andere Sachen zu sprechen. Ich denke, gerade so die Generation unter 30, die sich jetzt nicht unbedingt für Filme aus den 60er, 70er Jahren interessiert, wird vermutlich das gar nicht mitbekommen, was du jetzt nicht verraten möchtest. Aber das ist eben, Tarantino macht den Film eben für ein Publikum natürlich auch, das genauso wie er eben diese Epoche liebt. Und ganz besonders sieht man das daran, dass man könnte eigentlich meinen, dass Leonardo DiCaprio, der eine der Hauptrollen innehat und sich in dem Film wie nennt? Rick Dalton. Rick Dalton als Fernsehschauspieler, der Erfolg hat und dann aber irgendwie im Kino dann ein bisschen abkackt und da ziemlich hart zu knabbern hat, hat mich sehr an Clint Eastwood erinnert, der ja auch aus dem Fernsehen kam und dann eben, weil in den USA er jetzt nicht so gefragt war, oftmals er ist zu groß und so bla, also für große Filme, das war dann, hat man ihn nicht so gern gebucht, weil er eben doch ein bisschen ein sehr kantiger Typ war und eben auch zu groß für die Kamera, wie man meinte, ist er eben nach Italien gegangen und hat mit Sergio Leone Filme gedreht, die dann auch in den USA tatsächlich in der synchronisierten Fassung sehr große Kassenerfolge waren, wodurch Clint Eastwood ja erst für den amerikanischen Markt eigentlich interessant wurde, dann auch mit Dirty Harry und anderen Filmen und auch vielen Western. Und genau das passiert eben Rick Dalton, der eben nach Italien gehen soll, auf Raten hin von Produzenten oder Managern und das total schrecklich findet. Er muss da hingehen und Italo-Western sind scheiße, sagt er ja, sind Kackfilme, schlecht gemacht. Er sagt auch, du musst, damit du jemand bist, musst du ein Haus in Hollywood haben, musst das bewohnen, nicht einfach nur besitzen, ich muss hier da sein, ich muss präsent sein. Und das ist halt tatsächlich dieser Gewissenskonflikt, den wahrscheinlich viele Mittel- oder C-Schauspieler amerikanischen Formats damals unterlegen waren, jetzt rüber zu gehen und dort ganz gutes Geld für, wie sie sagen, schlechte Filme zu verdienen. Der italienische Film hatte gar kein Standing, das kommt immer wieder sehr schön rüber. Und wie man heute weiß, aus filmhistorischer Sicht natürlich Blödsinn. Eigentlich war der Italo-Western ja eigentlich die gelungene Frischzellenkur für den dahinsiechenden amerikanischen Western klassischer Natur gewesen. Aber über den Tellerrand haben nur wenige geschaut und mussten erstmal die Erfahrung machen. Aber wichtiger eigentlich fast noch als Leo, und da hätten wir den zweiten Hauptdarsteller, und das sind sie dann eigentlich fast schon. Also der Film hat, muss man ganz ehrlich sagen, eigentlich zweieinhalb Hauptdarsteller. Alles andere sind wirklich nur so Randfiguren mit so 3 bis 10 Minuten Auftritten. Wäre Brad Pitt, der seinen Stuntman spielt. Und ich weiß gar nicht, ob das ein sehr gängiges Modell war, aber er leistet sich diesen quasi immer. Er ist also nicht nur Stuntman, sondern auch Mädchen für alles. Chauffeur, Mädchen für alles, reparier mal hier die Satellitenanlage. Und die beiden sind auch irgendwie gute Buddies, obwohl das auch wunderbar halt den ihr Verhältnis, diesen Kontrast zwischen Arm und Reich widerspiegelt. Der eine wohnt halt in seiner Villa in den Hügeln von Beverly Hills und der andere in so einem abgeranzten Trailer direkt neben dem Autokino mit seinem Hund auf engstem Raum. Auch die beiden Autos, die sie fahren, wunderbarer Kontrast, wenn dann immer Brad Pitt nach getaner Tagesarbeit in seiner Rolle als Cliff Booth von dem Auto von DiCaprio in seins wechselt, so eine alte Schrottkarre. Und er tut das aber mit einer fast devoten Höflichkeit. Und das ist das, was den Film für mich interessant macht, dass dieser Film, wenn man alles andere wegnimmt, ein Film ist über zwei Freunde. Man kann es so simpel sagen. Eigentlich ist diese Freundschaft steht immer im Mittelpunkt. Und es ist total niedlich, wie Brad Pitt eben total an dieser Verbindung hängt. Und Leonardo DiCaprio, dem man jetzt sagen könnte, ja, er nutzt ihn ja eigentlich nur aus, bezahlt ihm vermutlich irgendwie ein paar Dollar pro Woche für seine Dienste. Aber da steckt auch viel mehr dahinter. Man merkt es eben auch, wenn die zusammen eine Sendung gucken, in der er mitgewirkt hat, wie die sich, wie er auch, wie gerne der Booth den Dalton feiert. Und das tut er aus einer, kann man sich nur so erklären, weil darauf nicht speziell eingegangen wird, aus einer tief empfundenen Freundschaft heraus, die einfach nur selbstverständlich und da ist. Und die wird auch nicht weiter umschrieben und wie es dazu kam oder irgendwas. Finde ich, das ist das, was mir an dem Film am besten gefällt. Die beiden miteinander und was sie bedeuten sich gegenseitig im Film. Obwohl Brad Pitt eigentlich kein netter Charakter ist, so wie er mit vielen Menschen umgeht, vor allen Dingen mit Hippies, die mag er nicht. Und ich meine, Leonardo DiCaprio ist kein netter Charakter und Brad Pitt eigentlich auch überhaupt nicht. Ne? Da wird so angedeutet, da gibt so ein Gerücht oder vielmehr noch ein Mythos, das ist der Stuntman, also der war ja erstens mal Soldat im Zweiten Weltkrieg, deswegen vielleicht auch keine Probleme damit hat, so innig zu dienen, jemanden, den er sich verpflichtet hat. Und er hat halt so seinen Ruf weg und ist auch nicht zimperlich, wenn es dann doch mal zu Handgreiflichkeiten kommt, was ja in einer wunderbaren Szene auch Bruce Lee am eigenen Leib erfahren muss. Und Tarantino sagt es dir immer wieder, der ist eigentlich nicht nett und der ist ein bisschen crazy und er hat eventuell seine Frau umgebracht. Aber gleichzeitig ist er letztendlich der Fixpunkt und dann doch irgendwie der Hero des Films und alle finden ihn gut. Und spätestens, wenn er dann beim Reparieren der Antenne dann Oberkörper frei macht und dann einen perfekten Oberkörper eines 55-Jährigen präsentiert, dann wird selbst in Cannes dann ein lautes Stöhnen ging durch den Raum, wie ich las. Dritte im Bunde, Margot Robbie, die ja hier die Sharon Tate spielt, während also natürlich jetzt Leonardo DiCaprio und Brad Pitt den fiktiven Part des Films übernommen haben, ist Margot Robbie ja in dieser Rolle der Freundin damals von Roman Polanski, der auch im Film Nebenrolle ein bisschen ab und zu zum Zug kommt und... Also nicht, er spielt nicht sich selbst, sondern Roman Polanski wird von jemandem gespielt. Genau, aber auch von jemand, der gut getroffen hat und... Stimmt. Margot Robbie als Sharon Tate ist halt... Das, also nicht nur, dass sie real ist, sondern auch das komplette Gegenstück zu den beiden Herren, deren Karrieren jetzt gekoppelt aneinander auf dem absteigenden Ast sind, ist sie noch so am Anfang ihrer Karriere und deswegen sind es auch die ganz starken Szenen des Filmes, wo sie selber noch in irgendein Kino in L.A. geht, sieht, oh, da läuft ja mein neuester Film oder den, dem ich mitspiele. Dann geht sie sogar in die Kasse, fragt, sie hätte gerne ein Ticket für den Film und ach und übrigens, ich bin die Hauptdarstellerin und naja, bis das alle gerafft haben und der Kinomanager gesehen haben und sie dann kostenlos reinlässt, das dauert noch, also sie ist noch überhaupt noch nicht bekannt, noch gar nicht abgehoben, noch ganz bodenständig und freut sich noch über alles irgendwie, was mit dem Business zu tun hat. Und vor allen Dingen, als sie dann eben im Kinosaal ist und die Leute über ihre Szenen lachen, weil man auch lachen darf, weil es eine Komödie ist und sie erfreut sich wie ein kleines Kind daran, dass die anderen Leute, dass sie erreicht mit ihrer Performance auf der Leinwand. Das ist auch ein schönes Kinoerlebnis. Ich denke, wenn du da eben als Filmemacher oder als Schauspieler eben im Kino sitzt, vielleicht anonym oder auch bei einer Premiere als deutlicher Gast, dann glaube ich, ist genau diese Reaktion das, was dir echt Flattern in alle Körperteile bringt. Oder eben das negative Flattern, wenn gar nichts passiert. Jetzt haben wir so über Handlungen geredet, ist eigentlich alles Quatsch, weil das, was wir gesagt haben, eigentlich hat der Film ja keine geradlinige fortschreitende Handlung, sondern er hat, wie das bei Tarantino immer so ist, Abschnitte auch. Die hier tatsächlich auch dann von einem Erzähler Der übrigens Kurt Russell ist. Ja, genau. Also immer mal, aber nur ganz selten. Also es ist so unverhofft kommt, ja, und jetzt ist übrigens in den letzten 3 Monaten das passiert. Und also er springt auch ganz oft. Das heißt, so richtig eine direkte Handlung gibt es nicht, sondern nur Fragmente. Deswegen, wie passt eigentlich Sharon Tate jetzt da rein als realer Charakter? Natürlich, weil sie Nachbar ist von Rick Dalton in Beverly Hills und sich daraus eben etwas entspinnt, also eine Verbindung. Und ja, wir können jetzt nicht so weit noch weiter inhaltlich ausholen, was auch Quatsch ist, weil erstens würden wir dann ja auch diesen Twist, oder ist ja kein Twist, aber verraten. Und zum anderen ist es völlig irrelevant, weil es geht eben nicht um diese Handlung. Was man sagen kann, es wird natürlich wieder zu einem groben Gewaltausbruch kommen, den man ja mittlerweile schon erwartet. Übrigens gibt es auch wieder viele Referenzen. Ich musste auch sofort an Inglourious Basterds denken, als ein Filmausschnitt gezeigt wird aus einem Actionfilm, den eben Rick Dalton gedreht hat, wo er eben im Flammenwerfer ein paar Nazis grillt. Das ist immer ein beliebtes Thema in den USA, auch völlig zu Recht. Nazis dürfen durchaus gegrillt werden. Schön, wenn man seine Gimmicks vom Set dann auch mit nach Hause nehmen darf. Ist ja hin und wieder mal manchmal nützlich. Das ist tatsächlich doch noch mal ein Gag am Ende, stimmt. Der Flammenwerfer hat auch einen doppelten Auftritt. Und ich finde, jetzt hat man hier Sharon Tate und dann geht's eben zu Sharon Tate. Wer Sharon Tate sagt, sagt auch Charles Manson, wenn man sich historisch etwas auskennt. Denn die junge Dame wurde ja schwanger umgebracht von den Jüngern eines Charles Manson, der eine merkwürdige, sektenartige, religionsverkrudende Gemeinschaft eröffnet hat und junge Leute weggefangen hat mit und sich als als Gott verkaufen konnte durch Drogen, durch irgendwelche Exzesse. Durch die Beatles, die hatten ja auf dem White Album dann irgendwelche Botschaften, die zu Rassenkriegen aufrufen sollten. Also es ist ein sehr komplexes Thema. Ich habe ja parallel tatsächlich, gucke ich gerade die Netflix-Serie Mindhunter, deswegen ist es ganz witzig, weil das könnte parallel spielen, so bis also Zeit versetzt schon ein bisschen, aber das ist ganz interessant und vor allen Dingen, Max, was haben wir herausgefunden, was ist besonders der eigentliche Clou in der Verbindung zwischen Mindhunter und ne, dass der Darsteller der gleiche ist, der im gleichen Jahr, also 2019 in der zweiten Staffel von Mindhunter, Charles Manson gespielt hat und dann auch hier im Film, obwohl man sagen muss, Manson an sich ist ja nur sehr selten vorkommt, so dass jetzt dem Man Harriman jetzt keinen ganz großen Auftritt hatte. Also da sind ein paar seiner Jünger wesentlich doller, Dakota Fanning und noch ein paar andere bekannte Namen, die spielen, in Szene gesetzt. Aber er schafft das irgendwie, das die gleiche Rolle in 2 verschiedenen Produktionen aufzutreten. Das sehr hochwertig. Brauchte sich wahrscheinlich nicht abschminken, konnte direkt rübergehen, vielleicht ans andere Set, ich weiß nicht. Und das passt ja aber in dem Fall auch, dass er so wenig auftritt, denn Charles Manson ist ja auch einer gewesen, der eher im Hintergrund geblieben ist. Er hat ja selber die Morde nie, hatte sich nie Blut ansudeln lassen, das hat er andere machen lassen. Obwohl Mindhunter zu der Zeit, wo es spielt, ist das ja eigentlich schon 10 Jahre später, ne? Weil das alles spielt ja 69 und Mindhunter steigt ja die erste Staffel 77 ein und die zweite muss ja dann entsprechend ein bisschen später sein. Oder ist das mit Rückblicken gemacht? Ich habe es noch nicht gesehen. Die zweite Staffel spielt in den Anfang 80er. 80, glaube ich, so die Dreher. Da war noch Jackson 5 und Michael Jackson kam gerade groß raus. Was auch noch Thema ist in meiner Staffel 2. Aber Manson wird ja schon erwähnt in Staffel 1, dass der schon einsitzt. Und die Heimat in Staffel 1 haben sie ja schon versucht, mit dem Interview zu kriegen, was nie geklappt hat. Jetzt wird natürlich erklären, warum meiner Staffel 2 sich verschoben hat um ein Jahr, mit einem wahrscheinlich Fincher oder Tarantino wird Fincher angerufen haben und gesagt haben, so, können wir uns den mal ausleihen, weil das passt ja wie die Faust aufs Auge. Also mich hat es ja selber total gerockt, dass da wirklich gerade ein gefühlter Charles Manson da sitzt. Benedikt guckt jetzt ganz doll auf den Cast, in dem sich natürlich noch unglaublich viele Gesichter verstecken. Das war so das Einzige, wo ich ein bisschen am Anfang dachte, aber auch durch meine Erwartungshaltung, ist ein bisschen schade, dass alle anderen Rollen so klein sind, weil im Prinzip wurde es fast egal. Du hast halt so manchmal so eine Power-Cameos gehabt und oh, das Gesicht kennst du und den kennst du und da ist Zoe Bell und die spielt einen Ehemann von Kurt Russell und während sie sich noch verprügelt haben gegenseitig in Death Proof. Und also Tarantino macht natürlich auch auf der Ebene wieder ganz viel. Du hast auch mal eine kurze Rolle mit seiner letzte mit Luke Perry. Du hast ein Mini-Cameo von Michael Madsen. Übrigens, sein Auto hat in dem Film mehr Screentime als er selbst, weil der Cadillac, mit dem er rumgefahren ist, das ist Madsen sein eigener, der übrigens auch schon der war aus Reservoir Dogs. Du hast Tim Roth, der komplett rausgeschnitten wurde, gar keine Rolle mehr hatte. Aber er ist ja im Credit, er kommt im Credit vor, als nicht drin. Also im Abspann wird Tim Roth genannt. Du hast das erste Mal Al Pacino mit tatsächlich, du hast mal wieder Bruce Dern. Timothy Olyphant, Western geschult, also ganz viele, die halt auch. Und der sah doch, aber da habe ich die ganze Zeit gedacht, ich weiß nicht, was sie mit dem gemacht haben, der sah auch total künstlich im Gesicht aus. Viele Leute haben Perücken getragen in diesem Film, auch Leonardo DiCaprio zum Beispiel. Besonders in der alten Phase, das sieht schon ziemlich heftig aus. Aber tatsächlich, weil ich Timothy Olyphant da ja genial finde durch Deadwood, fand ich immer krass, wie er läuft. In Deadwood, wie er sich fortbewegt, dieses völlig, als hätte er zwei völlig gelähmte Knie oder die irgendwie so geschraubt sind, dass er sie nicht beugen kann und immer so hoch und runter und irgendwie, es liegt wahrscheinlich daran, auch an den Schuhen und in diesen Western Boots zu laufen, ich kenne das ja, ich habe ja auch ein paar zu Hause, die ich nie anziehe und da läuft man tatsächlich ziemlich komisch drin und das war halt, ich musste auch die ganze Zeit wieder an Deadwood denken, weil er ja auch wieder in einem Western mitspielt. Er ist ja auch Schauspieler in dem Film. Er spielt einen Schauspieler. Und stimmt, Timothy Olyphant fand ich toll, aber auch irgendwie ja sehr künstlich im Gesicht. Er sah viel zu jung aus, finde ich. Oder er hat sich wirklich gut gehalten. Oder eben diese Tom-Jones-Geschichte. Ist jetzt der Insider für die, die alles hören von uns. Dann hat sich noch jemand wie Daniel Harris, die ja sonst nur in jedem Horrorfilm Hatchet und alles mögliche auftritt hier drin, verirrt in irgendeiner Nebenrolle, wahrscheinlich einer von den Manson-Geschichten. Dann hast du die Tochter von Kevin Smith, der sie tatsächlich Harley Quinn als großer Comic-Fan genannt hat. Du hast die Tochter von Bruce Willis, die Rumor Willis spielt mit. Hier ist so wieder jeder dabei, auch ein Scott McNary. Das ist ja auch dieser Schick, wie bei, wenn ein Jim Jarmusch anruft, sagt niemand nein. Also da wollen ja immer alle mitmachen, ob das nun gut wird oder nicht, aber die wollen alle mal auf dem Cast stehen im Abspann von einem Tarantino-Film oder von eben einem Jim Jarmusch-Film. Das würde jetzt zum Beispiel einem, es wäre ein Sam Fürstenberg nie passiert, ja, oder was weiß ich wem. Ja, wir müssen noch sagen, dass als der Film in Produktion gehen sollte, war das ganze Weinstein-Gedöns noch nicht ganz so. Und dann hat man noch zurückgezogen. Und dann hat quasi Tarantino offen an alle großen Studios ist er herangetreten, hat, ich glaube, weil er ja ein bisschen misstrauisch war durch den Leak bei Hateful Eight, was ja den Film hätte fast zum Platzen lassen, als da jemand große Teile des Drehbuchs veröffentlichte, hat er von jedem Studio einen Produzenten vor Ort das Drehbuch lesen lassen, unter Aufsicht, ohne mit nach Hause nehmen, ohne kopieren, ohne Fotos. Die durften dann erzählen bei den Studios und dann konnten die Studios bieten. Am Ende hat wohl Sony knapp gegen Warner gewonnen und deswegen haben wir jetzt erstmals für einen Tarantino-Film also auch einen ganz anderen Vorspann, als wir es so gewohnt sind. Erstmal. Was nicht ganz richtig ist, weil Django war auch schon von Sony produziert worden. Also Columbia. Natürlich kann er hier diesen tollen, passenden Vorspann, den Label, was er dann immer sich anbietet, aus den 70ern verwenden. Oder 60ern. Ja, also 90 Millionen gekostet. Er sieht auch teuer aus tatsächlich. Also die Farben, das ist alles ganz toll gemacht. Natürlich der Cast wird hier auch ordentlich was gekostet haben und viel Musik, das ist ja auch mal ein Thema. Ich finde diese Soundtracks meistens sehr überbewertet. Alles gute Musik, aber nicht immer meine. Ich sagte auch mal, es gibt ja viele Leute, die definieren sich tatsächlich, warum sie diese Filme mögen, über die Musik. Die haben dann diese Soundtracks zu Hause von Tarantino-Filmen und beschäftigen sich aber gar nicht jetzt inhaltlich mit dem, was sie zu sehen bekommen, sondern das ist, fand ich, immer so ein ziemlich dämliches Argument pro Tarantino, ja. Aber der Soundtrack hier, der hat mir tatsächlich auch durchgehend sehr gut gefallen. Wer jetzt auch denkt, oh, schön, wie er da das LE auf 69 getrimmt hat, gute Computereffekte und so, nee, das macht er natürlich nicht. Erstens natürlich immer auf 35 mm gedreht, zweitens nichts bearbeitet, stand irgendwo, also das ist alles, also er hat zum Teil ganze, wenn ich es richtig gelesen habe, Häuser, Fassaden veraltern lassen in manchen Gebieten und auch Straßenzüge zum Teil mal so einen ganzen Tag irgendwie sperren lassen, um das Ding alles original zu drehen und die ganzen 60er Jahre Schlitten ranzuholen. Und manche Ladenbesitzer haben gesagt, ey, das sieht jetzt so viel besser aus mit diesen künstlichen Fassaden drüber und so viel stylischer. Wir rennen an früher, wir wollen es gar nicht wieder in den Originalzustand wieder ändern lassen. Also wieder natürlich sehr viel Liebe fürs klassische Detail in allen Belangen, wie wir es gewohnt sind. Bei dem Aufwand sind 90 Millionen dann fast schon wieder günstig, finde ich. Ist das jetzt eigentlich nur der letzte Tarantino oder kommt da noch was? Naja, es heißt ja 10. Und wenn man jetzt Kill Bill als einen Film zählt, was man sollte, weil sonst würde es ja auch schon mit Hateful Eight und Achter nicht hinhauen, sind wir jetzt eigentlich bei 9. Angeblich ist es ja der Star Trek, weiß ich nicht. Nein, der Star Trek geht ja nur ums Drehbuch, das er da geschrieben hat oder schreiben soll. Es ist auch die Frage, ob was man jetzt alles als Western zählt. Ist jetzt hier genug Western drin, um damit er seine Trilogie beendet hat? Wenn man das mit Ja beantwortet, wenn du das mit Nein beantwortest, dann muss ja noch mindestens ein Western kommen schon mal. Viele sagen aber, dass er damit jetzt so seine Hochform erreicht hat und auch alles abruft, weil er selber Angst hat, dass es da nicht mehr besser wird und dass es ein Zeichen für sie ist, dass er bald aufhört. Das ist natürlich jetzt ganz viel Mutgemaße, was da jetzt so von sich gegeben wird. Am Ende kann er ja immer noch produzieren und Drehbücher schreiben, wobei das, glaube ich, nicht viel Sinn macht, weil er immer was zu meckern haben würde, viel zu viel. Drehbuchautoren haben sowieso immer was zu meckern, das ist auch richtig so. Aber man sieht, wenn man so drüber nachdenkt, zurückdenkt an True Romance und Natural Born Killers, wo ja auch immer nur, ja, Streitigkeiten. Ich empfehle immer gerne das Buch Killer Instinct von James Hampshire. Finde ich immer noch sehr spannend. Ja, also interessiert mich jetzt auch nicht so sehr, weil am Ende ist eh alles Quatsch, was die erzählen. Wenn er sagt, ich mache nur noch einen Film, ja, wer will das schon glauben? Dann hat er so einen ganz teuren Lebensstil und merkt dann nach 5 Jahren, oh, ich muss ja doch noch was machen oder so, keine Ahnung. Aber wir gratulieren natürlich auch noch, er ist ja vor kurzem Papa geworden, nicht? Oder wird jetzt Papa, hat er auch geheiratet, seine Frau jetzt, seine junge, attraktive Dame, die er kennengelernt hat, auf dem Set von Inglourious Basterds oder irgendwas, oder auch irgendein Cannes oder sowas. Und er wird Papa, also hat er dann auch noch eine andere Aufgabe, tatsächlich. Mit Mitte 50, wie alt ist er? Ende 50, weiß ich gar nicht genau. Wie sein Kumpel Rodriguez wird er sich dann auf irgendwann veranlasst fühlen, Kinderfilme zu machen, damit die auch mal was vom alten Herrn gucken können. Der macht's so wie George Miller. Der macht dann so ein Schweinchen namens Babe, ein Pinguine und kommt dann mit, kommt Mitte noch 70 nochmal genau. Zurück, wenn's Kind aus dem Haus ist, ne? So können wir es machen. Denn es gibt ja auch noch die Nummer mit der Fortsetzung zu Kill Bill, ja, wo dann ja angeblich die Tochter von der ermordeten Tante in der Küche, wo die sich da kloppen, ja angeblich nochmal irgendwann ein Gegner werden könnte, wenn Uma Thurman so lange noch lebt. Und ich weiß nicht, ob ich es will. Eigentlich will ich den Film um die Vega-Brüder auch noch sehen, auch wenn er jetzt nicht mehr der Film ist, der ursprünglich mal im Sinn stand. Vic Vega und Vince Vega, also Mr. Blond und Mr. Pulp Fiction. Gut, also wieder viel Stoff zum Schauen, zum Spekulieren, zum Erkennen, zum Referenzieren, zum Einordnen, wie das immer bei Tarantino die Sache ist. Hier noch viel mehr als bei anderen Filmen, finde ich. Ich hatte gesagt bei meiner Einleitung, dass mir trotzdem ein bisschen was gefehlt hat. Ich fand ihn teilweise auch ein bisschen fad. Es gibt ja immer bei Tarantino-Filmen, die gehen ja auch immer meistens an 2,5 Stunden plus minus, meistens plus. Also hier war der erste Cut 4,5. Und wir sind gekommen auf etwas über 2,5 Stunden mit Abspann. Und ja, es ist immer das eine oder andere, aber ansonsten tut die Langsamkeit dem Film auch gut. Wird ja auch immer mal unterbrochen von schnelleren Passagen, die das alles ein bisschen auflockern. Auf jeden Fall mit ganz viel Liebe, mit Menschen, die jetzt gerade sich natürlich mit dem Kino der 60er, 70er Jahre und auch zurückliegend mit Fernsehen auseinandersetzen, es lieben, es leben und verfolgen, werden hier ganz viel Spaß haben an ja Cameos von Leuten, die auch schon tot sind und ja, und wahrscheinlich hat er den ganzen Zorn und Hass der Familie Lee auf sich gezogen, denn Bruce Lee kommt ja echt nicht gut weg in dem Film. Es werden auch schon Wetten angenommen, ob Brad Pitt jetzt seinen ersten Oscar als Nebendarsteller bekommt, obwohl man dann schon wieder streiten könnte, ob die Kategorie so passt. Manche sagen, es ist so wirklich der erste Film, wo er sich als ein bisschen vom, hast du ja auch so angemerkt, vom Schönling weg emanzipiert zu einem richtigen Schauspieler. Das kam noch nicht so oft vor in seiner Karriere. Jetzt hat er es mal zeigen können, wo das Antlitz langsam dahin welkt, im positiven Sinne immer noch bei ihm. Aber das andere wichtiger wird, und das ist ja schon einigen Schauspielern so ergangen, dass erst spät der Charakter